Ballade vom eigenen Frieden. Text Ernst Ottwald, Musik Hans Eisler, aus Beider Hörspiel Kalifornische Ballade. Geschrieben 1932-33, komponiert 1934, urgesendet in flämischer Sprache im Flämischen Rundfunk 1939 mit Ernst Busch als Sänger. Die deutsche Erstsendung brachte 1968 der Berliner Rundfunk der DDR. Daher stammt unsere Aufnahme. Aus der antifaschistischen Hörspielproduktion von damals sind nur wenige Tondokumente erhalten geblieben. Deshalb der Rückgriff hier auf eine spätere, aber immerhin die früheste deutsche Produktion. Ernst Ottwalds Kalifornische Ballade erzählt die Geschichte von Johann August Suter, der in Kalifornien das Gold fand, zum reichsten Mann der Welt wurde, über Leichen ging und als Bettler zur lebenden Leiche wurde. In Suter sind Züge von Thyssen und Krupp und Flick und Hitler.